Deutschlandfunk. Kommentar: Bundesjustizminister Heiko Maas hat das Online-Netzwerk Facebook zu einem wirksameren Vorgehen gegen rechte Hetze aufgefordert. Facebook komme seiner Verpflichtung, rassistische Beiträge zu löschen, offenbar nicht entschieden genug nach. Ein Kommentar von Marco Bertolaso. Im deutschsprachigen Netz gibt es derzeit so viel Widerliches zu beobachten wie schon lange nicht mehr. Auf einmal wird klar, warum sich Hass seit der Rechtschreibreform mit SS schreibt. Jeder kann sich, Sie entschuldigen das bitte, einfach mal auskotzen. Zum Beispiel gegen Flüchtlinge. Mittelhelle Leuchten fühlen sich dann strahlend hell und wichtig, wenn es ein paar Gefällt mir gibt oder einen Retweet. Der Ton wird schärfer, keine Frage. Die Erfahrung machen wir auch in der Online-Redaktion des Deutschlandfunks. Und wir haben auch so unsere Erfahrung mit Facebook selbst. Zuletzt wollten wir das Bild einer Kollegin unseres Schwesterprogramms Deutschlandradio Kultur löschen lassen. Das Bild war mit einem beleidigenden Text auf einer rechtsextremen Seite aufgetaucht. Es war sehr schwierig, diesen eindeutigen Rechtsbruch rückgängig zu machen. Auch uns erschien Facebook wie eine Festung, an deren Bewohner man nicht herankommt, ja an die man wohl nicht herankommen soll. Jetzt tritt der Bundesjustizminister auf den Plan. Er will den Weltkonzern mit Gerichtsstand USA zur umfassenden Einhaltung deutscher Rechtsnormen verpflichten. Alles Gute, kann man da nur sagen. Der Verdacht drängt sich auf, dass Heiko Maas unter öffentlichem Druck Symbolpolitik betreibt. Auf der anderen Seite braucht Facebook für seine Geschäftsfelder Werbung und Datenhandel gute Stimmung im Markt. Wenn Maas und andere da am Image kratzen, kann das also helfen. Vermutlich wird es allerdings erst dann richtig interessant, wenn sich die EU-Kommission eines Tages in Kalifornien meldet und wenn sie auf das Wettbewerbsrecht verweist. Dieser Kommentar hat aber noch einen zweiten Teil und der geht so. Hass im Netz ist nichts Neues. Er ist auch nur die digitale Hochgeschwindigkeitsversion des alltäglichen Hasses auf der Straße. Hetze gegen Ausländer und Behinderte, gegen Muslime hier, gegen Christen da, Hetze gegen Minderheiten, aber auch viel Hetze gegen die Mehrheit auf dieser Welt, die Frauen. All das und noch viel mehr gibt es immer schon. Und immer gilt, es ist wichtig, nach dem Staat zu rufen, offenbar besonders für Deutsche. Man kann Netzhetze aber auch selbst der Polizei mitteilen. Urteile zeigen, Straftaten werden geahndet, selbst wenn sich die Täter in anonymer Sicherheit wähnen. Es ist auch richtig, Kommentare im Netz zu löschen, aber all das ist auch einfach und billig. Die eigentliche Aufgabe ist schwieriger. Wir müssen nicht nur die Hakenkreuze von den Mauern kratzen, wir müssen verhindern, dass sie überhaupt erst an die Mauern gepinselt werden. Soll heißen, die Politik muss weiter Voraussetzungen dafür schaffen, dass sozialer Friede herrscht, auch wenn Flüchtlinge kommen. Die Politik muss Anstand vorleben und dann kommt die Devise Bildung, Bildung, Bildung. Das wird sicher nicht für alles und alle reichen, um den Rest muss sich dann die Justiz kümmern und wenn es neue Stellen kostet und neues Geld. Wir sollten aber die Finger lassen von einer weiteren Beschneidung der Meinungsfreiheit. Das wäre gefährlich für uns und das sind die Hetzer ganz ehrlich auch nicht wert. Das wäre dann aber Stoff für einen anderen Kommentar.